Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Musik von Slater Kinney und Julie Doron. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Pense donc une deuxième fois, tu réaliseras que sans mon corps près de toi, tu ne grandiras pas. Tu penses que tu serais mieux très, très loin de moi. Une fois parti, tu réaliseras que tu es seul. Prends ma main, ma petite main, le vent ici est fort. Et si je semble trop méchante, c'est que j'ai peur de toi. Pense, pense, pense une fois, tu réaliseras que sans mon cœur près de toi, tu ne grandiras pas. Pense donc, tu es seul, heißt dieses Lied. Um die Einsamkeit einer Frau geht es. Geschrieben und gesungen wurde das Lied von Julie Doron aus Kanada. Zu finden ist es auf ihrem Album Désormais aus dem Jahr 2001. Es enthält fast ausschließlich Lieder in französischer Sprache. Julie Doron wohnt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern mittlerweile in Montreal und hat bis jetzt 5 Soloalben und 2 kleinere Songsammlungen veröffentlicht. Geboren wurde sie 1971 und ihre erste musikalische Station war die von ihr mitgegründete Lo-Fi-, Punk- und Indie-Band Eric's Trip. Die Band benannte sich nach einem Song von Sonic Youth, klang aber nicht ganz so hart. Von 1990 bis 1996 spielte Julie Doron in der Band Bass und sang gelegentlich. Einen Song von Eric's Trip mit Julie Doron als Leadsängerin gibt's nachher noch in dieser zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. Hier ist erstmal eine andere Art weiblicher Weltsicht, Slater Kinney aus den USA mit dem Titelstück ihres dritten Albums Dig Me Out von anno 1997. Take me out. Dig me out, grab mich aus. Ein Song von Slater Kinney, in dem es um den Wunsch geht, dem Durcheinander einer Beziehung und dem eigenen Körper und Kopf zu entfliehen. Slater Kinney haben neben all den Liedern über Liebe der einen oder anderen Art auch noch andere Themen, zum Beispiel die eigene Rolle in der Unterhaltungsindustrie oder die Politik der US-amerikanischen Regierung. Der Titel des Songs »Number One Must Have« ist in etwa zu übersetzen mit »Nummer 1 auf der Liste der Dinge, die ich unbedingt haben will«. Der Song beginnt mit den Zeilen »Von Anfang bei der Bewegung der Riot Girls dabei und jetzt, wer hätte gedacht, dass dieses Riot Girl zum Zyniker wird. Aber sie haben unsere Ideen zu den Marketingstars gebracht und jetzt verbringe ich all meine Tage im Internet bei girlpower.com und versuche, ein kleines Stück von mir zurückzukaufen. Überall, wo ich hingehe, sagen sie, hallo, bist du nicht die, die ihre Seele verkaufte? Später heißt es in dem Slater-Kinney-Song noch, ich bin so lange auf eurem Stairway to Heaven gekrochen und jetzt glaube ich nicht mehr, dass ich in diesen Himmel will. Würde es immer Konzerte geben, bei denen Frauen vergewaltigt werden? Sieh mir zu, wie ich mich entscheide, statt Make-up aufzutragen. Was wir als erstes brauchen, ist Sicherheit. Ganz am Ende dieser Überlegungen stehen die Zeilen dann, all den Ladies da draußen wünsche ich, dass wir mehr tun könnten, als nur die nächste Vermarktungsstrategie zu entwerfen. Kultur ist, was wir daraus machen. Jetzt ist die Zeit, kreativ zu werden. It's time to invent. Slater Kinney, number one must have. Trying to Das waren zwei Songs von Slater Kinney hintereinander. Los ging's mit Überlegungen zur eigenen Rolle in der Unterhaltungsindustrie, einem Postulat gegen seelische und körperliche Gewalt gegen Frauen und dem Aufruf an die Frauenwelt, Kultur selber zu gestalten. Alles im Rahmen eines 3-Minuten-Songs. Number One Must Have heißt er, vom Slater-Kinney-Album All Hands on the Bad One aus dem Jahr 2000. Gerade eben, das war ein Song vom letzten Slater-Kinney-Album aus dem Jahr 2002. One Beat heißt es, zu hören war der Song Combat Rock und er stellt unter anderem die Frage, wo ist das Nachfragen geblieben? Wo sind die Protestsongs? Seit wann ist Skepsis unamerikanisch? Eine abweichende Meinung zu haben, ist nicht Verrat, aber sie reden so, als wäre es das Gleiche. Die, die anderer Meinung sind, trauen sich nicht, ihr Gesicht zu zeigen. Am Ende des Songs über Hurra-Patriotismus nach dem 11. September heißt es, am Ende stehen wir mit erhobenen Fäusten da, die guten alten Jungs sind wieder oben auf, und wenn wir sie uns führen lassen, wird die Zukunft wieder wie die Vergangenheit. Soweit das Frauentrio Slater Kinney aus den USA in Combat Rock aus dem Jahr 2002. Der nächste Song von Slater Kinney handelt von einem tragischen Unfall einer Frau. Sie wird von einem Zug erfasst, sofort getötet, ihr Körper wird mehr als 100 Meter geschleudert, und irgendwo steht eine Kamera und hält das Grauen fest. War das Ganze eine Lüge? Hat es dich unterhalten? Wirst du dich danach lebendig fühlen? War sie deine Fernsehshow, dein Video? Der Schmerz einer Frau ist niemals privat, ist immer zu sehen. Ich möchte meine Augen schließen, die Kabel durchschneiden, einen Tag haben, der nicht für deine Blicke gemacht ist, heißt es im Text des Songs. Am Schluss davon, von diesem Song Was It a Lie, steht noch in Klammern: Du hast das in 50 Staaten ausgestrahlt, ihren Tod als Loop im Internet gezeigt. Und an diesem Tag wurde ein Frauenleben billiger. Slater Kinney, anno 2000, Was It a Lie. this hospital room. You're my hospital groom. The ring on my finger. So tight it turns blue. Von Julie Doiron und dem Frauentrio Slater-Kinney gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das waren gerade nochmal zwei Songs von Slater-Kinney hintereinander. Los ging's mit Was It a Lie aus dem Jahr 2000 und gerade eben das war The Size of Our Love. Unsere Liebe hat die Größe dieser Tumore in uns. Sie ist so groß wie dieses Krankenhauszimmer. Du bist mein Krankenhausbräutigam. Steck mir den Ring an meinen Finger, so fest, dass er blau wird. Eine ständige Erinnerung daran, dass ich in diesem Zimmer sterben werde, wenn du hier stirbst. The Size of Our Love erschien 1999 auf dem Slater-Kinney-Album The Hot Rock. Auch die nächsten beiden Lieder handeln von Krankheit und Krankenhaus. Julie Doiron anno 2001 mit Tu es malade und When the Surgery's Over. Thank you. it can last forever. The surgery is over. The car with the flashing lights has gone and left me here to wait for this. Maybe someone could come by and hold my hand for a while and tell me stories of their first true love. Some of their failures and fascinating stories that could warm the heart. Pass a brush through my hair and pull it gently with their fingers. Mess it up a bit, make me feel alive. Remind me what I'm here for. Das waren zwei Songs von Julie Doron von zwei Alben, die im Jahr 2001 erschienen sind. Das Lied in französischer Sprache, Tu es malade, zu Deutsch Du bist krank, kommt von dem Album Désormais und das Lied When the Surgery is Over von dem Album Heart and Crime. Julie Doron hat vor ihrer Solokarriere bei der kanadischen Band Eric's Trip mitgemischt, von deren letzten Album jetzt die Nummer Eyes Shut. You can't. Julie Doiron in härterer Umgebung als Bassistin und gelegentliche Leadsängerin der Band Eric's Trip. Das war gerade die Miniatur Eyes Shut vom letzten Album der Band. Deep Blue heißt es und es erschien 1996. Thank you. weibliche Weltsichten geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Die kanadische Musikerin Julie Doran wird heute Nacht vorgestellt und das amerikanische Trio Slater Kinney. Die beiden waren gerade mit zwei Songs aus den Jahren 97 und 98 zu hören. Im zweiten Lied von Slater Kinney ging es um eine schöne Welt, in der Gefühle und Reaktionen vorprogrammiert werden können. Heart Factory heißt der Song Die Herzfabrik. Und davor gab es noch einen Slater Kinney Song mit dem Titel Gott ist eine Nummer. Wir sind eine Referenznummer, ein Code, ein Bildschirm, eine Armee aus Ziffern, aus Faxgeräten. Der Song endet mit den Zeilen: Ich suche nach einer Art Herz in dieser großen Maschine, aber außer 011011 kriege ich keine Antwort. Hier sind noch mehr Songs von Slater Kinney. Thank you. Thank you. Musik von Frauen ging es heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei Songs von dem Trio Slater-Kinney aus den USA. Slater-Kinney, das sind Carrie Brownstein und Corinne Tucker, Gitarre und Gesang, und Schlagzeugerin Janet Wise. Sie ist seit dem dritten Album mit dabei. Inzwischen wohnen alle drei in Portland im Staate Oregon. Im ersten Song der Trilogie, dem letzten Song des 99er Albums The Hot Rock, sind noch deutliche Einflüsse britischer New Wave Bands zu spüren. New Wave Bands der späten 70er und frühen 80er Jahre. Die beiden Songs danach kommen vom bisher letzten Album des Trios, One Beat heißt es, und es erschien im Jahr 2002. Zuerst gab es den Funeral Song und gerade eben die Nummer mit dem Motown-Feeling der Background-Sängerin. Der Song heißt Step Aside. Zum Schluss dieser zwei Soundcheck-Stunden sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch ein Song von Julie Durand, veröffentlicht 2002. Eine Art Schlaflied. Cancel the Party. Sag die Party ab. Der Schlaf und seine Träume rufen mich. It's time to sleep now. My dream is calling me. Cancel the plans. Forget the party. Don't call to discuss it. Can't think straight. The dreams are calling. Don't call me beautiful. It's time to sleep. Don't call to discuss it. Don't call me beautiful. The dream is calling. It's time to sleep now. It's time to sleep now. It's time to sleep now.